Netflix, entführt im Kalten Krieg, 2023, Josh. Ich hörte Motoren, Schritte, dann wurde es kalt. Kälter als die Nacht draußen. Josi, im Wagen hielt ich Joshs Hand. Ich wusste, wenn ich loslasse, verlieren wir uns. Historiker, Interview, Kinder zu entführen. Das war nicht nur ein Verbrechen, es war ein Statement. Die Botschaft lautete, nichts ist sicher. Amazon Prime, Colt Kessler, The Ricky Twins, 2024, Josh. In den Akten bin ich nur Subjekt A. Aber mein Herzschlag war kein Code. Josi, jede Akte hat Lücken. Wir sind diese Lücken. US-Ermittler, Renastment, immer wieder. Tauchte RAF auf. Doch man riet uns, die Spur nicht zu verfolgen. Zu politisch heiß, hieß es. ZDF-Dokudrama, Die Entführung, 2023 Josh, Kinderdarsteller, nach Originalzitat, ich will nach Hause. Entführerfigur, dein Zuhause ist jetzt hier. Josi, Rückblick, Erwachsene, damals habe ich verstanden, dass Zuhause ein Wort ist, das man einem wegnehmen kann. Lab-Ermittler im Film, es sind Kinder, keine Schachfiguren. Arte. Im Versteck, die Ricky-Zwillinge, 2024, Josh. Der Bunker roch nach Rost und Erde. Ich träume ihn noch immer. Josi, ich zeichnete Blumen an die Wand. Jede Blume war ein Tag. Aber irgendwann ging mir die Wand aus. Verfassungsschutzmitarbeiter, Interview, wir fanden Ritzungen, J und J, eine Sonne, ein Vogel. Zeichen der Hoffnung. PBS Frontline, Shadows Ovala, 2023, Josh, Tagebuchauszug, 1989, man versprach uns, dass es bald vorbei sei. Aber bald dauerte Jahre. Josi, ich fragte oft, warum wir? Niemand antwortete. Ex-Cyanalyst, Interview, wir wussten von Schneeglöckchen. Aber wir wussten nicht, wie viele Kinder darin gefangen waren. Spielfilme Operation Schneeglöckchen, 2023, Josi Figur, Dialog, ihr kämpft um. Ideale, aber wir zahlen mit Albträumen. Ermittlerfigur, sagen Sie mir, wo die Kinder sind. RAF-Sympathisantin, Film, die Kinder sind längst Legenden. Ihr sucht Geister. Josh-Figur, wenn ihr uns nicht befreit, werden wir selbst zu euren Schatten. Brüder und Schwestern des Schmerzes, 2024 Jugendlicher als Josh, ich erinnere mich an Kälte, mehr nicht. Jugendliche als Josi und ich erinnere mich an deine Hand, die einzige Wärme. Später im Film, Mädchen, wir sind nicht sie. Wir sind, was von ihnen übrig blieb. Junge, und das ist genug, um zu brennen. Radio und Podcasts. Deutschlandfunk, Kalte Spur, 2023, Josh. Moskau war für uns nur ein Wort. Aber sie flüsterten es wie eine Drohung. Josi, die Stimmen der Entführer, ich höre sie noch, wenn Türen zuschlagen. BBC Radio 4. Colt war Abduktions, 2023, Josh. Manchmal denke ich, der Kalte Krieg war in Wahrheit in uns beiden. Wir waren die Front. Josi, wir wurden zur Propaganda gemacht. Aber niemand fragte, ob wir auch Menschen sind. NPR, Lass los Twins, 2023, Zeitzeuge, ehemals Polizist. Interview, ich sah zwei Gesichter im Rückspiegel eines schwarzen Wagens. Für Sekunden. Es waren Kinderaugen. Josh. Ja, ich habe zurückgeschaut. Vielleicht hoffte ich, jemand sieht uns. Podcast. Kidnapping Shadows, 2023, heute, Josi. In den Gerichtsakten steht kein Laut. Aber in mir schreit es noch. Josh. Manchmal glaube ich, dass unsere Stimmen im Bandrauschen verloren gingen. Dass niemand uns wirklich hörte.